Drei Wagen standen morgens einfach hinter meinem Haus. Warum nun eigentlich? Das kriegt dich nicht raus. Vielleicht war es der für September viel zu warme Wind. Oder Kreschina mit der Warze hat geglaubt, sie kriegt ihr Kind. Vielleicht war es auch tatsächlich das kaputte Differential. Oder die Erde roch zu stark nach Erde. Na, ist ja auch egal. Ja, ey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zigeuner waren da. Natürlich hab ich ihnen einen Kessel Tee gebracht. Dann haben wir geziert geraucht und uns sehr höflich angelacht. Die Alte las mir aus der Hand und hat mich guter Rom getauft. Am Mittag hatten sie mir schon drei Teppiche verkauft. Dann hab ich mit Janosch das Getriebe repariert. Die anderen haben zugeguckt, drei Kästen Bier dabei geleert. Ja, ey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zigeuner waren da. Wir haben meine Bank zersägt, ein Feuerchen gemacht. Ein Kater schrie, die Alte rief, gegrüßet seist du Nacht. Im Feuerscheine funkelten die Zähne aus Platin. Aus dem Transistorradio erklangen Pustermelodien. Jeanette tauschte meine Uhr mit ihrem Nickelring. Kreschina mit der Warze sang dann Puppet on the String. Ja, ey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zigeuner waren da. Wir waren alle fröhlich von Wacholder und von Bier und aßen heiße Blutwurst und ein unbekanntes Tier. Der Chef, der Gold im Munde trug, am Schlips und an der Hand, erklärte seine Narben, wo und wie er sie erstand. Ich schenkte ihm drei Flaschen meines allerbesten Wein. Er gab mir dafür seinen allerschönsten Nierenstein. Ja, ey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zigeuner waren da. Am nächsten Morgen fehlten die drei Wagen hinterm Haus. Warum nun eigentlich? Das kriegt dich nicht raus. Egal, denn dreifach haben die Zigeuner mir gezeigt, wie man einem Romantiker die Träume schön vergeigt. Da hockt das Haustier abgerichtet und es wird ihm klar, es gibt auch noch das andere, nicht versklavte Exemplar. Ja, ey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ey, ja, ja, Zigeuner waren da.